1 Live. Infos. Mit Caro Köhler um 6 Uhr. Braunkohlegegner blockieren Zugstrecke im Rheinischen Revier. Hitzesommer hat für viele Waldbrände gesorgt und das Wetter wird wieder wärmer. Antikohleprotest. Im Rheinland haben Klimaschutzaktivisten eine Bahnstrecke für Kohlezüge blockiert. Mit der Aktion am Tagebau Garzweiler demonstrieren sie für einen sofortigen Stopp des Kohlestroms. Mehr dazu von Franjo Galunitsch. Mehrere hundert Braunkohlegegner sitzen verteilt auf 7 Gleisen. 2 Bahnen des Tagebaubetreibers RWE können deshalb nicht weiterfahren. Die Nord-Süd-Bahn ist eine der wichtigsten Verkehrsadern für die Kohleversorgung im Rheinischen Revier. Sie versorgt die Kraftwerke Neurath und Niederaußen mit Kohle. Die Aktivisten wollen bis Sonntag auf den Gleisen bleiben. Ende Gelände hat aber angekündigt, es werde nicht die einzige Aktion im Rheinischen Revier an diesem Wochenende sein. Hitzesommer. In Deutschland ist die Zahl der Waldbrände letztes Jahr stark gestiegen. Die Rheinische Post berichtet über Zahlen der Bundesregierung. Demnach hat es 2018 in deutschen Wäldern mehr als 1700 Mal gebrannt, 4-mal häufiger als im Jahr davor. Die Brände zerstörten außerdem fast 6-mal so viel Wald. Fahrverbote. Österreichs Bundesland Tirol sperrt ab heute viele Landstraßen für Durchreisende. Das betrifft auch deutsche Touristen, die zum Beispiel über die Brenner-Autobahn nach Italien wollen. Sie dürfen nicht mehr abfahren, um zum Beispiel die Maut oder Staus zu umgehen. Gelten soll das an Wochenenden bis Mitte September. Österreich sagt, dass der Reiseverkehr die Dörfer in Tirol stark belastet. Fußball-WM. Für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen geht es heute um den Einzug ins Viertelfinale. Gegner beim Spiel in Grenoble in Frankreich ist Nigeria. Die Afrikameisterinnen hatten sich am Donnerstag für das Achtelfinale qualifiziert. Anstoß ist um 17.30 Uhr. 1 Live. Sektorwetter. Das hat heute mehr Sonne dabei als gestern. Die paar Wolken, die durchziehen, haben keinen Regen dabei. Dazu schon wieder etwas wärmer. In Hilden heute bis 23 Grad. Hamm, Eschweiler und Herten kommen bis auf 24 und Hennef schafft 25 Grad. Auch morgen oft Sonne und dann bis 31 Grad. Und die neue Woche startet dann mit bis zu 35 Grad. Stauschau. Die A4 Aachen-Köln ist zwischen Dreieck-Heumer und Kreuz-Gremberg in beiden Richtungen gesperrt wegen Brückenarbeiten bis morgen Vormittag. Dann ist die A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Mülheim-Heimaterde und Mülheim-Winkhausen wegen einer Baustelle bis morgen früh gesperrt. Ihr könnt über die parallele A42 ausweichen. Und A45 Hagen Richtung Gießen zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord nach einem Unfall 2 Kilometer stockend. Eins live. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin Sophie Passmann und noch genauso wie ihr ein bisschen müde. Apropos müde, in Gelsenkirchen sind wir zusammen mit euch 3 Tage wach. Wir versuchen zusammen mit euch Gelsenkirchen zu zerfeiern. Mit Partys, mit Konzerten, aber auch mit Live-Podcasts. Die Jungs von Gemischtes Hack, einem der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, waren gestern auf der Bühne in Gelsenkirchen. Und wie lustig diese Jungs gestern waren, das hören wir noch diese halbe Stunde, versprochen. Yeah. Found cigarettes in your Fendi coat. Even though you don't even smoke. I was changing your access codes. Yeah, I could tell you no one knew. Yeah, you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I think too much. You're moving different when we making love. Baby, tell me ooh, did he love, did he love now? I wanna know the truth. Ooh, did he love, did he love now? I know it's someone new. You ain't gotta make it easy. Where you been sleeping? This shit is keeping me up at night. Just admit it. Ooh, did he love, did he love now? Switching your alibi, stuttering when you reply. You can't ever look me in the eye. Well, I can tell I know you're lying. Cause you've been acting so conspicuous. You flip it on me, say I think too much. We're moving different while we're making. True. 1 Live. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Say, oops, I got na-na-na problem singing ba-ba-ba. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young. Singing off the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we say, oops, I got na-na-na problem singing ba-ba-ba. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young. Singing off the top of both our lungs on the day we fell in love. Ooh, ooh, on the day we fell in love. Dancing on a hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young. Singing at the top of both our lungs on the day we fell in love. Love. 17:50 hier in 1 Live am Samstagmorgen. Es ist allerdings nicht zu früh, um diese Uhrzeit schon an das ganz große Geld zu denken. Mit spannenden Geschäftsmodellen. 1 Live, die ganz große Nummer. Dennis ruft an. Ja, guten Tag, ist der Dennis, oder? Boah, Leute, ich bin voll aufgeregt. Ich weiß jetzt endlich, wie ich reich werden kann. Ich habe in der Zeitung gelesen, so, ne? Bild. Dass es offenbar einen Zusammenhang zwischen Vornamen eines Menschen gibt und sein Verdienst. Analytisch gesehen. Es gibt so ein paar Vornamen, ne? Die Leute verdienen immer viel Geld. Vielleicht gehört ihr auch dazu. Die Top 10 der meistverdienenden Männernamen, so, ne? Auf Platz 1, Lutz. 118.000 Euro im Durchschnitt. Oder, zweiter Platz, Rolf. 115.000 Euro. Oder Rainer mit AI. 111.000 Euro. Joachim, Georg, Rudolf, Detlef. Oder bei Mädchen auch so, ne? Alexandra ist Platz 1, die verdient am meisten. Und die Judith. Dann Andrea, Stefanie mit PH, Sabine, Kerstin, Renate, Martina. Martina, was ist ja ihr Name? Ja, Larissa ist auch nicht dabei, so, ne? Kann ich dir heute Abend voll aufziehen. Ja, aber weißt du was? Mein Name, leider gar nicht dabei. Deswegen sitze ich jetzt hier beim Straßenverkehrsamt und will meinen Namen ändern. Oh, ich bin dran. Guten Tag. Ich würde gerne meinen Namen ändern. Und zwar in Lutz. Also, wenn der nicht frei ist, dann komme ich nimmer Rolf. Wie? Ich kann das hier nicht. Wieso können... Die wollen nicht. So sieht das... Ach so, Straßenverkehrsamt. Wie? Ich kann hier nur Autos an- oder abmelden. Was ist das denn für ein Kack? Ja, da will ich aber wenigstens den Namen ändern von dem Auto von der Oma. Und zwar von Ford Ka in Lamborghini Gallardo. Ja, ich gehe. Nein, kein Sicherheitsdienst. Nein, bleiben Sie sitzen. Ich gehe schon selber. Mann, ey. Aber Ihre Frisur, ne? Sie sehen aus wie ein Pudel. Ja, ich gehe. Dennis, jetzt auf Tour im Sektor. Alle Infos auf 1live.de.

shape of you. 1 Live. 3 Tage wach in Gelsenkirchen. Ja, ja, wir versuchen gemeinsam mit euch, diese wunderschöne Stadt Gelsenkirchen im Sektor abzureißen, weil wir seit gestern alles, was Party ist und Spaß macht, nach Gelsenkirchen holen. Und wir hören damit heute und morgen auch nicht auf. Heute sind noch Radiokonzerte, unter anderem mit Mero. Bülent Ceylan tritt auf, Matt Simons tritt auf. Leute lesen aus ihren Büchern vor. Am Sonntag gibt es auch noch Radiokonzerte. Und gestern gab es einen Live-Podcast, nicht von irgendjemandem, sondern von den Jungs von Gemischtes Hack. Tommy Schmidt, Felix Lobrecht, die sind sehr lustig, waren sie gestern auch. Wir sind für euch Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Ja gut, ich bin noch kurz vom Umkippen gefühlt. Witze, die einem total unter die Gänsehaut gehen. Mega krass, wenn man das mit so einem großen Publikum mitbekommt, wie man halt so mitgerissen wird. Momente, die einen total fertig machen. Es war irgendwie total verrückt, die einfach so jetzt vor der Nase zu haben und einfach live mitzuerleben, wie die einfach nur quatschen. Stell dir mal vor, du hast einen Geist, wie nervig. Kannst du so einen Geisterjäger rufen? Hast du irgend so einen Triebtäter im Haus? Ja, also der Geist. Ich fand's auf jeden Fall gut, dass sie selber total viel gelacht haben und Spaß hatten. Man hat das Gefühl so, man sitzt jetzt irgendwie vor Freunden und die, weiß ich nicht, erzählen dir jetzt 20 Geschichten. Die Witze waren alle unter der Gürtellinie. Es hat so viel Spaß gemacht, es war einfach nur gut. Lifehack. Als Frau kann ich nur empfehlen, Rollstuhlfahrer aufzureißen. Am nächsten Morgen kann man einfach abhauen, sie können dich ja nicht aufhalten. Und wenn du doch bleiben willst, meine Erfahrung ist, dass Rollstuhlfahrer super Frühstück machen. Das war wirklich echt geil. Die beiden haben wieder über inhaltlos, aber einfach über irgendeinen geilen Scheiß geredet. Und das ist doch das, was wir wollen, oder nicht? So, Freunde. Das war Gemischtes Hack live im Rahmen von 3 Tage Wach in Gelsenkirchen. Danke, dass ihr alle hier wart. Ich habe das Gefühl, als hätte ich selber mit den beiden gesprochen, als wäre ich im Gespräch mit den beiden gewesen und als wäre ich gar kein Zuschauer gewesen. Das war einfach geil. 1 live. 1 live. 3 Tage Wach in Gelsenkirchen. 1 Live. Let's go out and be wild, do it while we can. Live. Ich glaube, der kann nur 100. 100% oder gar nichts. Und gar nichts kann er gar nicht. Unser Blut hat dieselbe Farbe wie das Gold am Hals. Der Rauch in der Luft und die Scheine im Portemonnaie. Wir holen ihn in den Sektor. Contra K. Gänsehaut pur. Eine reine Eskalation. Ein Abriss. Und er geht immer der Sonne entgegen. Auf der Flucht vor dem Regen. Die letzten Wölfe-Tour. 5. November, Westfalenhalle, Dortmund. Bei meiner Show hast du alles. Viel mitspringen, viel mitsingen. Auch wenn alles zerbricht. Contra K. Präsentiert von 1 Live. Wir sehen uns. Ich freue mich. 1 Live. 1 Live. Infos. Mit Caro Köhler um 6.30 Uhr. Aktivisten blockieren Kohletransportstrecke in Garzweiler. Neuer Stadtstrand in Düsseldorf sorgt für Diskussionen und das Wetter wird nach und nach wieder heißer. Anti-Kohle-Protest. Mehrere hundert Braunkohlegegner blockieren seit gestern Abend eine Bahnstrecke im Rheinischen Revier. Sie hatten eine Polizeikette durchbrochen und die Nacht auf den Gleisen verbracht. Die Bahnstrecke ist eine der wichtigsten Strecken für die Kohleversorgung der Kraftwerke im Rheinischen Revier. Die Aktivisten haben noch mehr Aktionen fürs Wochenende angekündigt. Sie fordern einen sofortigen Ausstieg aus der Kohleenergie. Auch Aktivisten von Fridays for Future wollen sich den Protesten im Braunkohlerevier anschließen. Eine Sprecherin der Schüler kritisiert den Tagebaubetreiber RWE als Betreiber des Tagebaus. Wir stehen neben der größten CO2-Quelle Europas und zeigen ganz klar auch auf RWE, die sich an der Klimakrise dumm und dusselig verdienen, und fordern die Regierung auf, jetzt endlich zu handeln. Fridays for Future hatte gestern in Aachen tausende Demonstranten für mehr Klimaschutz auf die Straße gebracht. Die Organisatoren sprachen von 40.000 Teilnehmern ihrer größten Demo in Deutschland. Stadtstrand. Ein Freizeitprojekt in Düsseldorf sorgt für Diskussionen. Am Rheinufer eröffnet heute einer von drei neuen Stadtstränden. Besucher können dort kostenlos liegen und Sonnenschirme ausleihen. Es soll auch Duschen geben. Die FDP in Düsseldorf kritisiert die Idee. Sie befürchtet, dass dadurch eine Ballermann-Partyzone am Rheinufer entsteht. Europaspiele. In Minsk in Weißrussland ist ein großes Sportfest gestartet. Bei den Europaspielen treten fast 4.000 Athleten aus 50 Nationen an. Sie können sich bei den Wettbewerben auch für die Olympischen Spiele in Tokio nächstes Jahr qualifizieren. Auch viele deutsche Sportler sind am Start. Heute sind erste Wettbewerbe im Bogenschießen, Basketball, Judo und Rennradfahren. 1 Live. Sektorwetter. Die Sonne scheint heute oft, es ziehen nur wenige Wolken durch und es bleibt trocken. Dazu diese Höchsttemperaturen: in Essen und Borken 23 Grad, in Iserlohn und Gütersloh 24, in Troisdorf 26 Grad. Morgen dann noch mehr Sonne und bis 31 Grad. Die neue Woche startet dann mit bis zu 35 Grad. Stauschau. Die A4 Aachen-Köln ist zwischen Dreieck Heumer und Kreuz Gremberg in beiden Richtungen wegen Brückenarbeiten gesperrt bis morgen Vormittag. Dann ist die A40 Essen Richtung Duisburg zwischen Mülheim Heimaterde und Mülheim Winkhausen wegen einer Baustelle bis morgen früh gesperrt. Ihr könnt über die parallele A42 ausweichen. A45 Hagen Richtung Gießen zwischen Hagen Süd und Lüdenscheid Nord nach einem Unfall 2 Kilometer Stau, da ist nur eine Spur frei. Und die B54 Lüdenscheid Richtung Siegen ist zwischen Krombach und Kreuztal nach einem LKW-Unfall gesperrt. Eins live. Tag, Freunde. Ich bin Sophie Passmann und das sind die Imagine Dragons. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of wood without the peace, facing a bit of the truth. That's the price you pay. Leave behind your heart. deep inside me. I'm fading to black, I'm fading. Took an oath by the blood of my head. Won't break it, I can taste it. The end is upon us, I swear. I'm gonna make it. I'm gonna make it. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, cause I'm good now, you ain't mine, nah, nah, nah, nah. Don't call me up when you're looking at my photos, getting hot, losing control. You want me more, now I let go, nah, nah, nah, nah. I'm over you. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, to get up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But now I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up, cause I'm here looking fine, babe. And I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, nah, nah, nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I should've listened to the back then. And now you're tryna hit me up again. Nah, nah, nah, nah. I'm over you and I don't need your lies no more. Cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know you said that I changed up a cold heart, but it was your game that left scars. Ooh, I'm over you. Don't call me up. I'm going out tonight, feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind, not enough to get up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Not enough to get up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But now I'm here up in the club, and I don't wanna talk. So don't call me up. Kirche in 1 Live. Ich muss mal ganz dringend auf Toilette, aber gefühlt kommt schon seit 30 Minuten keine Raststätte mehr. Der Druck wird immer größer, ich sehne die nächste Abfahrt herbei, da erscheint endlich am Horizont das blaue Schild. Jetzt aber zackig Richtung Toilettenhäuschen, ich eile durch den Vorraum, da sitzt hinter einem kleinen Tisch eine junge Dame, vor ihr ein kleiner Teller mit ein wenig Kleingeld drauf. Schnell eile ich an ihr vorbei zur Toilette, alles mega sauber. Während ich dort sitze, überlege ich, was ich gleich auf den Teller lege. Würde ich die üblichen 50 Cent hinlegen oder einfach vorbeischleichen? Ich lasse meinen Blick schweifen und merke, ich bin echt dankbar für so eine saubere Toilette. Nach dem Händewaschen gehe ich in den Vorraum und lächle die Dame an. Dann lege ich ein 2-Euro-Stück auf den Teller. Ein tolles Gefühl. Zurück im Auto freue ich mich immer noch. Großzügig zu sein, macht Spaß. Und ich merke, dass die alte biblische Weisheit immer noch wahr ist. Geben ist seliger als nehmen. Wenn ich großzügig bin, macht mich das glücklich. Und so beschließe ich öfter, das zu teilen, was ich habe und meine Dankbarkeit auf diese Weise zum Ausdruck zu bringen. Daniel Schneider, Löhne. Ein Beitrag der Evangelischen Kirche. Eins live. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I could try looking for something new, but wherever I go, I'll be looking for you. Some people lie, but they're looking for magic. Others, they're quietly going insane. Could ever make me feel the same. I know I could lie, but I won't lie to you. Wherever I go, you're the ghost in the room. I don't even try looking for something new, 'cause wherever I go, I'll be looking for you. Some people try, make me feel the same, make me feel the same, same, same. I know I can lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow of you. I know I can try, but the force of the new. I'm